Traum, der mich täuscht. O sag, du in Aulis Geliebte! Was zu diesem Gestalt mich auch brachte, ich sage dir mit Stolz, mein Herz wirft mir nicht vor, dass es Achilles war, den zu sehen ich gewünscht. Was hör ich, welch ein Wort gilt es mir, dieses Zürnen? Der neuen Liebe, die dir erblühte, gib dich hin, dass untreu du mir bist, es soll mich nicht betrüben. Reich immerhin die Hand jener, die jetzt du liebst. Jener, die jetzt du liebst, wer wagt es solcher nieder, untreu mich zu zeigen? Ich, die grausam du verrätest. Achilles dich verraten. Trotz des mächtigsten Eids. Ich dich vergessen, o Geliebte. Die Bande, die uns einten. Die Bande, die so teuer mir. Wohl, dich erzählet noch, mich hier zu sehen. Sei ruhig, denn sehr bald werd ich, wie du es wünschest, meine heimische Burg und Argos wiedersehen. Das Fessel aus du Raum für neue Liebe hast. Ach, allzu viel. Weiß auch Achill im Zauber deine Reize, den bittern Schmerz des Unrechts zu ertragen. Doch sein liebendes Herz gibt länger nicht der Verachtung sich preis. Mein Bangen, mein Verdacht, mein Kummer, mein Schmerz, die Arme zu täuschen. Allzu gern glaubt ihr nur dieses liebende Herz. Das treulos mich glauben.